Zu meinen 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas brachten die jüdischen Medien Sonderbeiträge. Der zentrale Fernsehsender schätzte mit den Fotos von den revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung, Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas hoch und stellte die Erfolge der Armee und des Volkes der DVIRK unter der Führung von Kim Jong-un vor. Der zentrale Radiosender brachte eine Sondernachricht über die mehr als 70 Jahre lange Geschichte der Partei der Arbeit Koreas. Die Nachrichtenagentur Sana meldete mit einem Foto von Kim Jong-un, dass er mit Hilfe der Ideologie als der mächtigsten Waffe die Revolution und den Aufbau führt. Die Zeitung Al-Saura schätzte in ihrem Beitrag die Verdienste vom Genossen Kim Jong-il der Sungun-Sonne hoch. Die Zeitung An-Nur veröffentlichte einen Beitrag über Kim Jong-un. Auch die Zeitung Al-Baas brachte einen Beitrag über die unvergängliche Führungsgeschichte der Partei der Arbeit Koreas.